Zur Teilnahme am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san trafen die ausländischen Persönlichkeiten am 11. August mit der Maschine in Pyongyang ein. Unter ihnen sind der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Vorsitzende der Russischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVRK, Viktor Petrov und seine Begleitung, der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Vorsitzende der Organisation für Völkersolidarität von Asien und Afrika, Helmi El-Hadidi, der Generalsekretär der Organisation für Völkersolidarität von Asien, Afrika und Lateinamerika, Uluru de Cervantes, der Vorsitzende des nepalesischen Nationalen Komitees zum Gedenken an den Präsidenten Kim Il-sung und den Genossen Kim Jong-il und Generalsekretär des Sitka der KP Nepals, Marxismus-Leninismus, CP Mainali und seine Begleitung, der Chefsekretär des pakistanischen Nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Chefsekretär der Zweigstelle Karachi der pakistanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Zabed Ansari, der Chefsekretär des indischen Nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Chefsekretär der All-Indisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft Sunit Chopra, die Delegation des mongolischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Zi Rombo, der Vorsitzende des Myanmarischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Direktor des Instituts für Homöopathie Myanmars, Tin Tun, die Delegation der Laotisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Ban Noi Mani, der Rat der Internationalen Investitionsgesellschaft mit beschränkter Haftung Globe Kambodschas, Ung Hong, der Direktor des chinesischen GmbH für Kultur Ji Song Chang in Peking, Ji Zhong Tai und seine Begleitung, der Chefsekretär des philippinischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und stellvertretende Vorsitzende des philippinischen Solidaritätskomitees für den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel Norma Binas, der Vorsitzende der bangladeschischen Sungun-Politik-Studentengruppe M. Zahangir Khan, der Vorsitzende des Vorbereitungskomitees der russischen Gruppe für Solidarität mit der DVRK für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017, Vitali Rebezeb und seine Begleitung, der Chefredakteur der russischen Internet-Homepage Banner von Paek Do, Gennady Astahov, der russische Schriftsteller Gurami Gogia, der Chefredakteur der weißrussischen Zeitschrift Soziale Erziehung, Sergei Djebadich und seine Begleitung, die Delegation des britischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Domo Tatsun, der gemeinsame Vorsitzende des rumänischen Nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Chefsekretär der rumänisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Basile Rogodushu, die Delegation des bulgarischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 unter Leitung von Maya Boneba, die Delegation des belgischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 unter Leitung vom Vorsitzenden Josep Bosuit, der Vorsitzende des isländischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und Chefsekretär der Island DVRK Kultur- und Freundschaftsgesellschaft John Arne Haldorsson, der Leiter der deutschen Studiengruppe für koreanische Kultur Manfred Schneider, der stellvertretende Vorsitzende des tschechischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 und stellvertretende Generalsekretär des Sitka der KP der Tschechoslowakei Josef Srbista, Die Delegation des luxemburgischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 unter Leitung vom Chefsekretär Charles Deurner, der Vorsitzende des zypriotischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 und Vorsitzende der zypriotisch-koreanischen Kultur- und Freundschaftsgesellschaft Adamos Gachantonis und seiner Begleitung, die Delegation des ecuadorianischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Julio Ballesteros Espin, der Bürgermeister der Stadt San Miguel der Provinz Bolívar Ecuadors Simon Yanes Olalla, der Vorsitzende des ecuadorianischen Unterstützungskomitees für die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung Koreas, Daniel Alvarez Sely und seiner Begleitung, der Vorsitzende des haitianischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 und Vorsitzende der haitianisch-koreanischen Kulturgesellschaft Noel Step, die Delegierte des brasilianischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 und stellvertretende Vorsitzende der Partei Freies Vaterland Brasiliens Rosanita Campos, der stellvertretende Vorsitzende des chinesischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 und Vorsitzende der chinesischen Studiengesellschaft für Sozialliteraturideen Abdoulaye Diallo und der argentinische Schriftsteller Jorge Ruiz Rubertale. An demselben Tag kamen der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 und Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, Damian Ogbonna und seine Begleitung, der Vorsitzende des italienischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017, Christian Pipetta, und der Delegierte des österreichischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017, Oliver Joneschikait, mit dem Zug in Pyongyang an.